Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute: grandiose Heulsusen von Neil Young bis Radiohead. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. Wirklich eine der größten Heulsusen. Neil Young mit Mellow My Mind. Er gibt das Thema der heutigen Sendung vor. Musikalische Heulerei, mal sanft, mal nervig, mal melancholisch, mal zornig, mal völlig abgedreht. Weiter geht's mit zwei Heulsusen, die mit ihrem Gesang die Soulmusik nachhaltig beeinflusst haben und auch immer wieder gerne miteinander verglichen worden sind. Curtis Mayfield und Marvin Gaye, beide neigten zu orchestralen Arrangements, schrieben beide Filmmusik und beide spielten gekonnt mit ihren hohen Stimmen. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich verzaubern. On the corner now. must confess, we can deal with rockets and dreams. But reality, what does it mean? Ain't nothing said. Cause Fred is dead. Can't find it. in the morning. Be all right, my friend. But soon the light will bring the pain. In the ground, yeah. And I ain't seen nothing but trouble, baby. Nobody really understands. No, no. Well, I go to the place where good feeling awaits me. Self-destruction's in my head. Oh Lord. Suffer tomorrow. Really suffer tomorrow. Oh, what a shame. What a shame. Such a bad way to live. Such a bad way to live. Oh, who is to blame? Who is to blame? We can't stop when living. We can't stop living. Oh, oh. Live. Live. Live. Live for life. Live for life. But let live, everybody. Live life for the children. Live life for the children. Oh, for the children. See? Oh, Let's save the children. Let's save all the children. Save the babies. Save the babies. And if you want to live, you got them. Save the babies. Oh, the little fear, you got feeling. You will save the babies. All of the children. But who really cares? Who's willing to try? Freddy's Dead, Curtis Mayfield und Flying High, Save the Children von Marvin Gaye. Eine der größten Heulsusen unter der griechischen Sonne war Demis Roussos. Er ist hierzulande eher als Schlagersänger bekannt geworden, hat aber in den 60ern bei Aphrodite's Child, der Band von Vangelis, gesungen. Auch hier kam seine unverwechselbare Stimme zum Tragen, die sich genauso wie in späteren Jahren für Schlager in früheren Jahren auch für Rockmusik sehr eignete. Vom Album 666 Aphrodite's Child mit The Four Horsemen. Thank you. John Smith und Steve Fisk, beide umtriebige Geister der amerikanischen Independent-Musikszene, nennen ihr gemeinsames Projekt Pigeonhead. 1997 erschien ihr Album The Full Sentence und es ist gerade das Titelstück, das in eine Sendung über Heulsusen besonders passt, dank des Gesangs von Sean Smith, der sich über 5 Minuten durch den Song quält, Gänsehaut inklusive. Yeah. Eine der bekanntesten Heulsusen überhaupt. Janis Joplin hier als Big Brother and the Holding Company mit dem Gershwin-Klassiker Summertime. Eine der charismatischen Stimmen zurzeit ist die von der Isländerin Björk. Es ist unglaublich, was sie sich gerade in den höheren Lagen zusammensingt. In einem Interview hat sie zuletzt erzählt, dass sie eh nur singt, wenn ihr danach zumute ist. Das hört man auch ihren aktuellen sowie älteren Aufnahmen an. Hier ist eine etwas ältere Aufnahme von Björk, Venus as a Boy. Exciting sounds, his feet. Björk mit Venus as a Boy. Ich bleib direkt in Island. Einer der seltsamsten CDs, die im Jahre 2000 erschienen sind, ist die der Gruppe Sigur Rós. Diese Band mit ihrem sehr eigenwilligen Konzept aus Noise, Slow-Mo Rock hat nicht zuletzt auch wegen des sehr eigenwilligen Gesangs so etwas wie Kultstatus. Hier scheiden sich schnell die Geister und das scheint auch voll im Sinne von Sigur Rós zu sein. Hier sind sie mit Hjärtu Hamás, hier ist Sigur Rós. Thank you. I'm wasting. Seine Heulstimme ist oft mit der von Neil Young verglichen worden. G. Maskis, früher Dinosaur Jr., heute nur unter seinem Namen aktiv, hörten ihn mit Wastin'. Grandiose Heulsusen, da führt kein Weg vorbei an Robert Smith und seine Gruppe The Cure. Hören wir bis zu den Nachrichten noch From the Edge of the Deep Green Sea. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck. hands in the skies.